Erster Mose und Aaron gingen zum Pharao. Sie sagten, Gott will, dass sein Volk ein Fest feiert. Zweiter der Pharao antwortete, wer ist dieser Gott? Ich lasse Israel nicht gehen. Dritter sie sagten, unser Gott ist uns begegnet. Wir wollen 3 Tage in die Wüste gehen und opfern. Vierter der König sagte, Mose und Aaron, stört die Leute nicht. Geht zurück an eure Arbeit. Fünfter der Pharao sagte, es gibt viele Leute im Land. Sie sollen nicht mit der Arbeit aufhören. Sechster am selben Tag gab der Pharao den Aufsehern einen Befehl. Siebter gebt dem Volk kein Stroh mehr für die Ziegel. Sie sollen das Stroh selbst suchen. Achter sie müssen aber die gleiche Menge Ziegel machen. Sie sind faul. Deshalb wollen sie opfern. Neunter die Arbeit muss schwerer werden. Dann hören sie nicht auf Lügen. Zehnter die Aufseher sagten zum Volk, der Pharao gibt euch kein Stroh mehr. Elfter ihr müsst das Stroh selbst suchen. Geht und findet es. Zwölfter die Aufseher waren sehr hart. Sie sagten, ihr müsst jeden Tag alle Ziegel fertig machen. 13. Man schlug die Aufseher der Israeliten. Man fragte sie, warum macht ihr nicht genug Ziegel? 14. Die Aufseher gingen zum Pharao. Sie sagten, warum behandelst du uns so schlecht? 15. Wir bekommen kein Stroh mehr. Aber wir sollen Ziegel machen. Man schlägt uns. 16. Der Pharao sagte, ihr seid faul. Deshalb wollt ihr zu eurem Gott gehen. 17. Geht jetzt an die Arbeit. Ihr bekommt kein Stroh. Aber ihr liefert alle Ziegel. 18. Die Aufseher sahen das Problem. Sie mussten die volle Menge Ziegel machen. 19. Sie gingen vom Pharao weg. Da trafen sie Mose und Aaron. 20. Sie sagten, Gott soll euch strafen. Wegen euch hasst uns der Pharao. Er will uns töten. 21. Mose sprach wieder mit Gott. Er fragte, Herr, warum hilfst du diesem Volk nicht? 22. Warum hast du mich geschickt? Seit ich beim Pharao war, ist alles schlimmer für das Volk. 23. Der Pharao ist sehr hart zu uns. Du hast dein Volk nicht gerettet.